Das sind unsere Themen. Bundesverkehrswegeplanbeschluss noch in diesem Jahr, Containerbrände in Nienburg und VC meldet sein Frauenteam ab. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Die Kindergarten- und Krippengebühren in der Samtgemeinde Mittelweser werden zum 1. August um 15% erhöht. Das hat der Rat der Samtgemeinde Mittelweser in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten der Samtgemeinde Mittelweser bleiben jedoch die zurzeit günstigsten im gesamten Landkreis Nienburg. Zudem wurde beschlossen, dass die Samtgemeinde Mittelweser keine Einheitsregion wird. Die Gemeinden bleiben so, wie sie sind. Bis vorgestern konnten Stellungnahmen zum neuen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans abgegeben werden. Neben dem Landkreis Nienburg gaben sowohl die einzelnen Ortsräte als auch die Samtgemeinden schriftliche Stellungnahmen ab. Im Verkehrswegeplan sind unter anderem die Umgehungsstraße Nienburg-Nord oder auch die Verdichtung des Schienenverkehrs durch die Alpha-E-Variante geregelt. Die eingesendeten Stellungnahmen werden nun verarbeitet. Der Gesamtplan könnte folglich noch in diesem Jahr beschlossen werden, so der hiesige Bundestagsabgeordnete Mike Beermann. Also es ist geplant, dass noch vor der Sommerpause, also vor Juli, sozusagen das Kabinett die ersten Ausbaugesetze beschließt und verabschiedet und danach beginnen dann unmittelbar nach der Sommerpause die parlamentarischen Beratungen in den Ausschüssen, sodass wir hoffentlich Ende des Jahres dann noch zum Ergebnis kommen und den Bundesverkehrswegeplan mit seinen Ausbaugesetzen dann noch verabschieden können. Die Nienburger Einsatzkräfte wurden am späten Donnerstagabend erneut alarmiert, um brennende Müllcontainer zu löschen. Erst wurde ein in Flammen stehender Container im Bereich der Tiefgarage Burgmannshof gemeldet und kurze Zeit später, noch während die Feuerwehr ausrückte, ein zweiter in der Nähe der Sparkasse. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden. Der VC Nienburg hat seine Frauenmannschaft vom Spielbetrieb der dritten Volleyballliga zurückgezogen. Mit um die 200 Zuschauer pro Spiel waren die VC-Damen zu einer starken Attraktion in der Kreisstadt geworden. Nach der vergangenen Saison hatte sich der langjährige Trainer Thomas Plattner eine mehrwöchige Bedenkzeit hinsichtlich seiner persönlichen Zukunft erbeten. Aus dem 13er-Kader kündigen letztlich 6 Frauen ihren Abschied an. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.